Dass Maduro in Venezuela jetzt um sein politisches Überleben kämpfen muss, dafür hat der russische Außenpolitiker Alexei Puschkow in diesem Telefoninterview im russischen Fernsehen nur eine Erklärung. Ich denke, dass die USA an diesen Ereignissen stark beteiligt sind. Sie versuchen schon lange, die Maduro-Regierung zu schwächen und einen Machtwechsel herbeizuführen. Das ist eine koordinierte Aktion und der Koordinator sind natürlich die Vereinigten Staaten. Kritik kam auch aus dem russischen Außenministerium, dessen Sprecherin erklärte, die Entwicklung in Venezuela zeige, was der Westen vom internationalen Recht und von der Souveränität anderer Staaten wirklich halte. Und der Verteidigungspolitiker Wladimir Schamanow meinte, all die Unruhen dort sind von den Amerikanern und ihren Verbündeten provoziert worden. Ziel ist es, die wirtschaftliche und gesellschaftliche Lage zu destabilisieren, in einem Land, das sehr eng mit unserem Land zusammenarbeitet. Russland sieht das sozialistisch geführte Venezuela als seinen Verbündeten in Südamerika. Schon zu Maduros Vorgänger Hugo Chavez waren die Beziehungen eng. Russland unterstützt Venezuela seit Jahren mit Krediten und lieferte Waffen wie Raketenabwehrsysteme und Kampfjets. Die russischen Energiekonzerne Rosneft und Gazprom sind im Ölgeschäft in Venezuela aktiv.